Die Hauptstadt bekommt ein neues Symbol. Und ab April gibt es neue Geldscheine. Hören Sie zu diesen Themen zwei kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Möchten Sie mitlesen? Die Texte finden Sie in Ihrem Begleitheft. Text 1. Wo genau soll das Denkmal stehen? Dynamisches Symbol. Die Politiker in Berlin haben viel und lange darüber diskutiert. Das Objekt ist dabei genauso dynamisch wie die Diskussion, die Einheitswippe. Das Denkmal soll sich nämlich bewegen können. Die Wippe soll an die friedliche Revolution im Jahr 1989 und an die deutsche Wiedervereinigung erinnern. Genau wie bei diesem historischen Prozess müssen die Menschen dabei etwas zusammen machen. Nur so können sie den Status quo ändern. Denn die Wippe bewegt sich erst, wenn auf der einen Seite 20 Personen mehr als auf der anderen Seite stehen. Das Denkmal war eine Idee der Agentur Miller und Partner und der Choreografin Sascha Walz. Es soll vor dem Berliner Schloss stehen. Dieser Plan ist schon 10 Jahre alt. Jetzt soll er endlich realisiert werden. Kontroversen hat es besonders wegen der Kosten gegeben. Denn mit 15 Millionen Euro wird die Einheitswippe 5 Millionen Euro teurer als am Anfang gedacht. In Berlin hofft man, dass das Denkmal bis zum Jahr 2020 fertig wird, zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Wo genau soll das Denkmal stehen? Vor dem Berliner Schloss. Text 2. Wie viele falsche Geldscheine hat es 2016 in Deutschland gegeben? Sicherer Zahlen. In den Geldbörsen gibt es ab dem 4. April ein bisschen mehr Farbe durch die neuen 50-Euro-Scheine. Diese sollen sicherer sein, zum Beispiel, weil sich ihre Farbe etwas ändert, wenn man sie kippt. Auch unter ultraviolettem und Infrarotlicht und im Hologramm des Scheins sind spezielle Sicherheitsmerkmale zu sehen. So soll die Arbeit für Geldfälscher schwerer werden. Es gibt nämlich besonders viele falsche 50-Euro-Scheine. In Deutschland hatten sie 2016 einen Anteil am Falschgeld von mehr als 60%. Von allen Scheintypen zusammen hat man dort im letzten Jahr rund 82.200 falsche identifiziert. Neue 20-Euro-Scheine gibt es schon seit November 2015. Dadurch ist der Anteil dieses Scheintyps am Falschgeld um 15% kleiner geworden. Im letzten Jahr waren es noch 25%. Neue 100- und 200-Euro-Scheine soll es bis Ende 2018 geben. Wie viele falsche Geldscheine hat es 2016 in Deutschland gegeben? Rund 82.200 Geldscheine.